Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 29. September 94. Gar gern hätte ich dir früher und von Weimar aus geschrieben, aber es war nicht wohl möglich zu machen. Jeden Augenblick, wo ich zu irgendetwas aufgelegt war, habe ich mit Goethe zugebracht, und es war meine Absicht, die Zeit, die ich bei ihm zubrachte, so gut als möglich zur Erweiterung meines Wissens zu benutzen. Was ich dir also schuldig blieb, will ich von Jena aus nach und nach wieder einzubringen suchen. Seit vorgestern bin ich wieder hier angelangt, nachdem ich 14 Tage mit ihm zusammengelebt hatte. Ich bin sehr mit meinem Aufenthalt zufrieden, und ich vermute, dass er sehr viel auf mich gewirkt hat. Doch das muß die Zeit lehren. Was in unseren Unterhaltungen aufs Tapet kam, was ich über ihn selbst bemerkt habe und zu welchen Resultaten wir gekommen sind, das soll dir nach und nach alles mitgeteilt werden. Heute habe ich weder Zeit noch Stimmung, denn ich fand bei meiner Zurückkunft allerlei Geschäft vor, und das Wetter setzt mir ziemlich hart zu. Auch den Inhalt deines letzten Briefes kann ich dir heute nicht beantworten. Meine Frau und den Kleinen habe ich noch nicht wieder gesehen. Morgen erwarte ich sie. Humboldts Kind hat die Blattern nicht bekommen, obgleich man es zweimal inokulierte. Und so ist die ganze Schererei vergebens gewesen. Deine Tätigkeit freut mich sehr, und ich empfehle dir recht sehr, eifrig fortzufahren, damit man ja in den ersten drei Stücken auf dich rechnen kann. Mit den Horen wird es jetzt ernstlich losgehen. Lebe wohl. An Minna und Dortchen meine herzlichsten Grüße. Der Letzteren versichere, dass ihr Versprechen mir unendlich viel Freude macht. Dein S.C.H.